In den Kindergärten der DEVJK werden die Lehrmittel für die Entwicklung des Denkvermögens der Kinder aktiv angewandt. Das Multimedia-Programm für die Entwicklung des Denkvermögens KNOSPE, das über 16.000 Bilder enthält, ist sehr nützlich für die Unterrichte in koreanischer Sprache und Rechnen und für die Verbesserung der Beobachtungsgabe und der unabhängigen analytischen und der Urteilsfähigkeit der Kinder. Er regt bei der Bildung und Erziehung der vorschuljährigen Kinder große Aufmerksamkeit. Auch das Hilfsprogramm für die Bildung der Kinder Mysterien Teiltiere, in dem man die Gestalten, Eigenschaften, Stimmen und Bewegungen der 100 Tierarten in allen Einzelheiten beobachten kann, wird für die Entfaltung des Denkvermögens der Kinder aktiv angewandt.